Die transzendentalen Fragen, so heißt es, sind unergründlich, ohne Lösung. Mit Kant starb die Metaphysik, oder wie Hekuba bleibt sie gefangen. In einer Freitagnacht öffnete der Heilige Geist mein drittes Auge, und in einem Augenblick erreichte ich die Geheimnisse des Universums. Ein unermesslicher Schmerz breitete sich in meiner Brust aus, und im nächsten Moment eine erhabene Freude. Es ist der Herzschlag des Lebens, verkündeten die Götter. Am nächsten Tag spürte ich eine Präsenz, ein Mann, der mir gratulierte. Es war Sokrates, gefolgt von Aristoteles, Platon, Shakespeare, Beckett, Scharf. Hunderte weiser Seelen umarmten mich, Stimmen, die seitdem mit mir sprechen. Philosophen und Dichter, die in dieser Ewigkeit mein Theaterstück, das Symposion von Arkadien gestalten. Keine rechtfertigte ihre Glückwünsche, denn wie sie hatte ich göttliches Wissen erlangt.